Wenn es kein Mondlicht ist, was denn dann? Das kleine Gespenst huschte zum nächsten Dachfenster, um einen Blick ins Freie zu werfen. Ich muss mal darüber. Aber sofort schreckte es wieder zurück und hielt sich die Augen zu. Das fremde Licht draußen war so grell, dass sich das kleine Gespenst erst langsam daran gewöhnen musste. Vorsichtig blinzelnd schaute es aus dem Fenster. Ach, wie hell ist die Welt heute. Und wie bunt. Bis jetzt hatte das kleine Gespenst gemeint, dass Bäume schwarz sind und die Dächer grau. Nun merkte es, dass die Bäume in Wirklichkeit grün waren und die Dächer rot-braun. Das ist ja wunderschön. Jedes Ding hat seine besondere Farbe. Türen und Fensterrahmen waren braun angestrichen, braun. Die Vorhänge in den Wohnungen bunt gemustert. Gelb. Im Burghof lag gelber Kies, die Grasbüsche grün. Auf den Mauern leuchteten saftig grün und über allem wölbte sich klar und strahlend der blaue Sommerhimmel. Herrlich, ganz herrlich. Was ist bloß passiert? Sollte ich wirklich einmal bei Tag aufgewacht sein? Das kleine Gespenst rieb sich die Augen und zwickte sich in die Nase. Wahrhaftig, ich träume nicht. Es ist Tag. Es ist heller Tag. Es ist Tag. Es ist Wie Tag. Und es ist warum Tag. Sich gerade an diesem Tag, Tag sein Wunsch erfüllt hatte, wusste das kleine Gespenst nicht. Vielleicht war ein Wunder geschehen? Wer konnte das sagen? Aber das war dem kleinen Gespenst egal. Endlich kann ich mir mal die Welt am Tag betrachten. Los jetzt. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss mich genauer umsehen in der kleinen Stadt Eulenberg da unten. Neugierig eilte das kleine Gespenst die Bodenstiege hinunter. Es wischte ins Treppenhaus, schwebte vom dritten Stock in den zweiten, vom zweiten Stock in den ersten, vom ersten ins Erdgeschoss. Dann huschte es in die Vorhalle, die auf den Burghof führt. Aber der Zufall wollte es, dass ausgerechnet an diesem Vormittag der Herr Oberlehrer Thalmeier mit seiner vierten Klasse das Burgmuseum besichtigte. Als er mit seinen Schülern in die Vorhalle kam, entdeckten die Kinder natürlich sofort das kleine Gespenst. Da, Herr Thalmeier, ein Gespenst! Ein Gespenst, Herr Thalmeier! Wo? Ja, da, ein Gespenst! In der Vorhalle war so ein Lärm. Und das kleine Gespenst, das an Kindergeschrei nicht gewöhnt war, bekam so einen Schreck, dass es schleunigst reißaus nahm. Schnell weg, schnell weg! Es sauste zur Tür hinaus auf den Burghof. Das Gespenst hat Angst vor uns. Da! Da, da! Los hinterher! Schnell, los, schnell! Es. Ja, klasse! Einfangen, einfangen! Da, da ist das los, schnell, sonst habe ich Angst! Aber wo lauft ihr denn hin? Ihr könnt mich doch hier nicht einfach allein lassen! Kinder, das geht doch! Bevor der Herr Oberlehrer Thalmeier sie daran hindern konnte, rannten alle 37 Kinder los, um das kleine Gespenst zu fangen. Sie stürmten mit Indianergeheul durch die Halle und drängten zur Tür hinaus. Quatsch, das rennt nicht, das schwebt. Das kleine Gespenst hielt sich möglichst lange im Schatten der Burgmauern, denn es scheute, wie alle Nachtgeschöpfe, das volle Sonnenlicht. Außerdem macht es ihm Spaß, von den Kindern gejagt zu werden. Schreit ihr nur. Wenn ihr glaubt, dass ich vor euch Angst habe, irrt ihr euch. Einmal ließ es die Kinder auf wenige Schritte herankommen. Ein Junge wollte es packen, da schlug es plötzlich einen Haken und sein Verfolger purzelte auf die Nase. Das ist gut, das ist sehr gut. Das versuchen wir gleich noch ein paar Mal. Auch beim zweiten Mal klappte die Sache großartig. Aber beim dritten Mal passte das kleine Gespenst nicht auf und geriet beim Ausweichen aus dem Mauerschatten in das grelle Sonnenlicht. Da war etwas Seltsames passiert. Kaum hatte der erste Sonnenstrahl das kleine Gespenst berührt, bekam es einen furchtbaren Schlag auf den Kopf, der es fast zu Boden warf. Was ist denn jetzt passiert? Entsetzt schlug es die Hände vor das Gesicht und begann zu taumeln. Ui, guck doch mal da hinten. Was ist denn mit dem Gespenst los? Gerade war es noch weiß. Und jetzt ist es auf einmal schwarz. Es ist schwarz wie ein Schornsteinfeger. Das kleine Gespenst hörte die Kinder schreien, ohne sie zu verstehen. Es fühlte, dass irgendetwas mit ihm passiert war, was es sich nicht erklären konnte. Was ist passiert? Woher sollte es dann auch wissen, dass Gespenster vom ersten Sonnenstrahl, der sie trifft, schwarz werden? Ich muss weg. Weg muss ich. Weg von hier. Doch wohin in der Eile? Zurück auf den Dachboden konnte es nicht, weil die Kinder ihm den Weg versperrten. Aber der Brunnen, da in der Mitte vom Burghof, da muss ich rein. Da bin ich in Sicherheit. Vor den Kindern und den Sonnenstrahlen. Das kleine Gespenst überlegte nicht lang. Es eilte zum Brunnen und sprang hinein. Herr Thalmeier glaubte nicht an Gespenster. Wir haben das Gespenst wirklich gesehen. Er war überzeugt, dass ein Mensch in den Brunnen gefallen war. Um Himmels Willen, das ist ja schrecklich, Kinder. Wir müssen sofort um Hilfe rufen. Schreit, Kinder, schreit, Hilfe! Hilfe! Herr Thalmeier und die 37 Schulkinder machten so ein Geschrei, dass der Burgverwalter und die beiden Aufseher aus dem Museum herbeigestürzt kamen. Gottes Willen passiert. Stellen Sie sich vor, jemand ist in den Brunnen gefallen. Etwa eins von Ihren Schulkindern? Glücklicherweise nicht, Herr Burschverwalter, sondern... Sondern? Ich weiß es nicht, aber alle haben gesehen, wie jemand hineingefallen ist. Ein Gespenst ist in den Brunnen gefallen. Ja, ja, haben wir alle gesehen. Ein Gespenst? Ein Gespenst? Ach, Unsinn. Wir müssen unbedingt alles tun, um den Verunglückten wieder rauszuholen. Ja, ja, alle müssen helfen. Wir müssen es retten.